Amen. Jesus said, have faith in him. Jesus sagt, wir sollen Glauben haben an ihn, an Gott. Et le Christ nous dit qu'on doit avoir la foi en lui, en Dieu. Have faith in me. Hab Glaube an mich. Et la foi en moi. Mark 11, 22, please. Markus 11, 22. Mark 11, verset 22. Mark 11. Markus 11. 22. 22. Mark 11, verset 22. And Jesus answering said unto them, have faith in God. So short. Have faith. Hab Glauben in Gott. So kurz, so knapp. Ayez foi en Dieu. C'est vraiment court cette phrase. Amen. Christ is our exhibit. Christus. Exhibit. Exhibit is. You know, the crime scene. I will give you. Beweis. Okay. Christus ist unser Beweismittel. Et le Christ est notre preuve. You know, some days ago, this was just ringing in me. He said, "He is our exhibit." Vor ein paar Tagen hat der Heilige Geist das immer wieder mir weggerufen, diese Tatsache, dass er unser Beweis ist. Et quelques jours passés, le Saint-Esprit m'a dit que le Christ est notre preuve. And he now took me to Hebrews 11, verse 1. Hat mich dann zu Hebräer 11, Vers 1 gebracht. Après, il m'a mené à Hebrews 11, verset 1. Praise the Lord. Verset 1. Hebrews 11, verse 1. Hebrews 11, verset 1. Hebrews 11, verset 1. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. He is our exhibit. Er ist unser Beweis. Er ist unser Indiz. Le Christ est notre preuve. Praise the Lord. He said, now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. That is Christ. Und das ist Christus. Christ is faith. Christus ist Glauben und Glauben ist Christus. Le Christ est la foi et la foi est le Christ. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He is our exhibit. Er ist unser Beweisstück. Le Christ est notre preuve. Amen. Amen. Faith is evidence of things hoped for. Evidence of things not seen. You cannot see it with your natural eyes. Der Glaube ist eine Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht mit seinen physischen Augen sieht. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu ne peux pas voir le Christ avec tes propres yeux, avec tes cinq sens. Amen. A crime scene, for example. Bei einem Tatort beispielsweise. Et par exemple, quand un crime est fait. And something happened and there's a crime scene. And you know, the police will go there and gather. They look for evidence. They look for things. And I'm. Amen. So that they will know. They can get somebody that, you know, is involved in that crime. Bei einem Tatort guckt die Polizei nach Beweisstücken, Beweismitteln, die sie nutzen können, um den Täter zu finden, um das Vergehen aufzulösen, zu erkennen, wer was getan hat, wann. Et wie au lieu du crime, la police cherche des preuves pour trouver la personne qui a commis ce crime. Sometimes they call their exhibit exhibit A, exhibit B, exhibit C, according to how many things they found there. Manchmal nummerieren sie sogar die Beweisstücke oder geben ihnen einen Buchstaben, Beweisstück A, Beweisstück B oder C, wenn es mehrere sind, die gefunden werden am Tatort. Et quand la police a trouvé des preuves différentes, la police va par exemple appeler la première preuve preuve A, après preuve B, preuve C. Amen. The exhibit is going to reveal those that were there. Und die Beweisstücke werden zeigen, wer da war. Et le preuve qui est trouvé au lieu de au lieu du crime va montrer qui a été sur place. The judge was not there. Der Richter war nicht da. Le juge n'a pas été sur place. Are you getting it? Mm-hmm. The lawyers, they were not there. Die Anwälte waren nicht da. Les avocats n'ont pas été sur place. But something happened. Aber etwas ist passiert. Mais quelque chose s'est passé. Praise the Lord. Hallelujah. And you know, and that there is going to be a proof. Und es wird einen Beweis geben. Il y aura des preuves. Christ is our proof. Christus ist unser Beweis. Le Christ est notre preuve. Amen. Amen. He wants us to understand deeply what faith is. Er möchte, dass wir tief verstehen, was Glauben bedeutet. Il veut qu'on comprenne ce que la foi est. Amen. Amen. You know, somebody have committed a crime. Jemand hat einen. Or people. A group of people, and you know they are nowhere to be found. People, they are looking for them, but there are exhibits there that they took from there. The police go there and take them, and this exhibit they will now find out who, you know, they can check through hair, through their fingerprints, so many. They can check everything then and now know who and what and those or those that were there. Ja, jemand hat eine Straftat begangen und die Person ist verschwunden und nur noch die Leiche ist vielleicht da oder nur noch das, der eingebrochene Laden ist zu sehen. Und jetzt muss man herausfinden, okay, wer war das? Wer könnte es gewesen sein? Man sucht nach Beweisstücken. Vielleicht hat die Person, die das getan hat, einen Schuh verloren oder einen Stift liegen gelassen oder vielleicht ihre Haare wurden bei dem bei der Auseinandersetzung mit dem Opfer wurden ihr beispielsweise Haare rausgerissen. Diese Haare sind noch in Fingernägeln der Opfer zu finden. Und ne, all diese Sachen werden halt benutzt, um dann den Täter von dieser Straftat zu finden. Et au lieu du crime, on sait qu'il y a une personne qui a commis ce crime. Et parfois, on peut seulement trouver un corps ou bien un corps ou bien une personne qui a été tuée par cette personne, mais il n'y a pas de preuves. Mais si on trouve des preuves, là on peut trouver par exemple des cheveux ou bien des choses qui ont été laissées sur place qui montrent qu'il y avait une personne qui a commis ce crime. Donc il y a des preuves. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the exhibits will show that somebody was there. Und das Beweisstück zeigt, dass jemand da war. Donc, la preuve a montré que quelqu'un a été là. Amen. It is a proof that somebody or a group of people or maybe animal that was there. Amen. That's going to prove something. Und es wird dieses Beweisstück zeigt, dass eine Person oder vielleicht sogar ein Tier da war, aber es wird beweisen, dass etwas passiert ist, dass jemand da war. Et cette pièce d'évidence va montrer que quelqu'un a été là, même si c'est un animal ou bien c'est une personne, mais ça montre que quelqu'un a été là. Amen. Amen. Amen. So also is faith. So ist auch der Glaube. C'est la même chose avec la foi. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Faith is Christ. He is exhibit. Der Glaube ist Christus und er ist das Beweisstück. Et la foi est le Christ lui-même. Il est notre preuve, il est notre évidence. That you already have it is the exhibit. Dass du ihn schon hast, ist das Beweisstück, das Beweismittel. Et que tu as le Christ en toi, c'est déjà ta pièce d'évidence. Amen. Amen. Faith is Christ Jesus that you cannot see. Glauben ist Christus Jesus, den du nicht mit deinen fünf Sinnen sehen kannst. La foi est que tu la foi est pas basée sur les cinq sens mais sur tes yeux. Amen. Though you cannot see it. Auch wenn du es nicht sehen kannst mit deinen natürlichen Augen. Bien que tu ne peux pas voir le Christ avec tes yeux naturels. Amen. You cannot know these people because you were not there. You might not know these people. Are you getting it in the crime scene? Because we are not there, but the evidence, the exhibit, is a proof. Christ is a proof that you already have the victory, whatever victory. Und du warst beim Geschehen der Tat nicht dabei, aber du bist jetzt am Tatort und du siehst die Beweismittel und das zeigt, dass etwas passiert ist und das ist dein Beweis dafür, dass etwas passiert ist, genauso wie Christus Jesus dein Beweisstück ist für deinen Glauben. Und dass alles schon getan ist, alles schon vollbracht worden ist. Et bien que tu n'étais pas présent à l'événement, tu vas savoir que le Christ est, est ta pièce d'évidence. C'est la même chose quand oui, un crime a été commis, il y a des pièces d'évidence et ça montre que quelque chose s'est passé. Amen. Et le fait que tu as le Christ en toi, ça montre que oui, tu as déjà, donc tu peux déjà voir l'évidence. Bro, you cannot see them or see it with your natural eyes. It is more real than what you can see. Auch wenn du es nicht mit deinen physischen Augen sehen kannst, ist es dennoch realer als das, was du sehen kannst, und das ist Glauben. Et bien que tu ne peux pas voir, oui, tu ne peux pas voir le Christ avec tes propres yeux, tu vas savoir que c'est plus réel que toute autre chose, que toutes les choses naturelles. Amen. Again, crime scene. Nochmal an einem Tatort. Encore un lieu du crime. Somebody might come out and say, I saw it, I saw what happened. Mm. Und vielleicht gibt es einen Zeugen, der sagt, ey, ich habe gesehen, was passiert ist. Et peut-être il y a même un témoin qui dit que oui, je sais, j'ai vu ce qui s'est passé. That the evidence that they gathered there is saying something else. They are going to believe that evidence than that person. Aber wenn die Beweismittel etwas anderes sagen, wird man diesem vermeintlichen Zeugen nicht glauben, weil die Beweise lauter sprechen als der Zeuge, besser sprechen oder eher die Wahrheit aussprechen als der Zeuge. Mais si les pièces d'évidence montrent d'autres choses, là le juge va croire ces pièces d'évidence plus que ce témoin. Amen. Amen. The result of the exhibit is saying something else. And somebody is coming out and saying something. Are you getting it? Mm. And you know, they are not going to believe that person. Mm. Though he can see, though he might prove, he might want to prove that he saw something. Mm. But the evidence is more important than what you can see. Mm. Faith is more real than what you see with your physical eyes. Mm. Und auf diesem Tatort, ne, diese Beweisstücke, die dort sind, sagen aber, dass eine andere Situation passiert ist, dass der Vorfall anders passiert ist. Aber der Zeuge erzählt eine andere Geschichte. Aber dennoch wird man nicht dem Zeugen glauben, der sprechen kann, sondern wird den Beweisstücken glauben, die nicht mal sprechen können, aber die für sich selbst sozusagen sprechen. Den Beweisstücken wird man mehr Glauben schenken als den Zeugen. Genauso wie der, dass der Glaube, dass etwas ist, was wir eben nicht sehen können, aber dennoch ist es da, dennoch ist es Realität, auch wenn man es nicht sehen kann. Et si par exemple il y a un témoin qui raconte son expérience ou bien ses expériences, mais il y a des preuves qui montrent que cette situation s'est passée différemment, là les juges vont croire les preuves ou bien l'évidence. Oui, les preuves, plus que cette personne qui raconte cette histoire. Et c'est la même chose avec la foi. La foi est plus grande que, nos cinq sens. Amen. Amen. Christ is more than 1 millionaire exhibit. Christus ist mehr wert als 100 Beweisstücke. For billions. Oder Billionen von Beweisstücken. Et le Christ est plus grand que toute autre preuve. Amen. Amen. Whatever people see, they are fake. Was immer Leute sehen, ist falsch. Et tout ce que l'homme voit, c'est falsifié. Es ist eine Fälschung. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then the spiritual world also. Control the physical world. Die geistliche Welt kontrolliert auch die physische Welt. Et le monde spirituel contrôle le monde naturel. Amen. Amen. The spiritual world. Die geistliche Welt. Le monde spirituel. Until things are done in the spirit, they can never be done here. Erst wenn Dinge im Geist passieren, können sie auch physisch passieren. Seulement quand les choses sont faites dans, au monde naturel, c'est là où elles peuvent se manifester aussi. Seulement quand les choses sont faites au monde spirituel, c'est là où ces choses peuvent aussi se manifester au monde naturel. Amen. Amen. In Matthew 13, in Matthäus 13, 31, 32, Jesus described it as a mustard seed. 31 und 32, da erklärt Jesus Christus, ist mit einem Senfsamen. Et dans Matthieu, Jésus-Christ le compare avec un grain de moutarde. Praise the Lord. Hallelujah. It might be so little. Weil es ist so klein. Diluted faith. Ein unverwässerter Glaube. Mm. Et peut-être cette foi est vraiment petite, mais c'est vraiment pure. Amen. Mm. Diluted means a faith that there is no unbelief, there is no doubt, there is no fear. Unverwässerter like Glaube. Faith, the woman with issue of blood. Mm. Reiner Glaube bedeutet, dass da keine Angst, Zweifel oder there was no fear. Unglaube drin ist. Da war keine Angst drin bei ihr, dass sie getötet wird. Bei der Frau mit den Blutungen beispielsweise, als sie sich durch die Menge gequetscht hat, um Jesus Christus zu erreichen. Et oui, cette foi que Jésus-Christ cite ici dans Matthieu, c'est une foi non dévalée, donc c'est une foi pure. Et ça signifie qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas la peur ou bien quelque chose d'autre, mais seulement le Christ. C'est la même chose comme avec la foi de la femme qui saignait pour 12 ans, depuis 12 ans. Elle n'avait pas peur d'être attaquée par les pharisiens, mais par les juifs, parce que pour elle, elle avait vu seulement Jésus-Christ. Elle avait la foi seulement en Jésus-Christ. C'est ça pourquoi elle pouvait même toucher les vêtements de Jésus-Christ. Praise the Lord. The Holy Spirit needs your faith before you can do anything. Der Heilige Geist braucht unseren Glauben, bevor er irgendwas tun kann. Le Saint-Esprit a besoin de ta foi avant de faire quelque chose. He needs your cooperation. Er braucht eine Kooperation. Il a besoin de ta coopération. He is a gentleman. Er ist höflich. Il est un gentleman. He never forces anything to be done. Er zwingt uns niemals etwas auf. Il nous force pas de faire quelque chose. He needs God kind of faith and not the natural faith. Er braucht Gottes Glaube und nicht den natürlichen Glauben. Il a besoin de la foi divine et pas la foi naturelle. He need God kind of faith that is also coming from him. Er braucht that Gottes Glauben. God kind of faith is coming from the Holy Spirit. Der auch von ihm kommt, das kommt vom Heiligen Geist. Et il a besoin de la foi divine qui vient aussi du Saint-Esprit. And that's why it is spirit to spirit. Deswegen ist es von Geist until zu Geist. He changes you to become spirit. You can't do nothing with you. Erst wenn er dich verwandelt, verändert, dass es Geist wird, dann kann er mit dir arbeiten. Et c'est ça pourquoi c'est entre esprit et esprit, c'est ça pourquoi le Saint-Esprit doit d'abord te changer, que tu deviens spirituel, que tu deviens esprit en Christ pour travailler avec toi. Until he, you know, the Holy Spirit has to change you. He will change you to become, you are no longer natural. Supernatural, before you can do anything. Der Heilige Geist ändert dich. Du bist ja nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich, damit er durch dich wirken kann. Et le Saint-Esprit doit te changer pour que tu ne sois plus naturel, mais que tu sois plutôt surnaturel, que tu sois spirituel. Markus 5. Hallelujah. Vers 27. Markus 5, 27. Mark 5, verset 27. He said, when she had heard of Jesus, the woman with the issue of blood. Die Frau mit den Blutungen. She heard something. Sie hat etwas gehört. La femme qui saignait, elle avait entendu quelque chose. She heard something from the spiritual world. Sie hat etwas von der geistlichen Welt gehört. Elle a entendu quelque chose du monde spirituel. Amen. Amen. What she heard was not from here. Was sie gehört hat, war nicht von hier, sondern von einer anderen Welt. Et la chose qu'elle a entendu, c'était pas de ce monde, mais c'était du monde spirituel. What she heard was not earthly, but heavenly. Was sie gehört hat, war nicht irdisch, sondern himmlisch. Et ce qu'elle a entendu, ce n'était pas terrestre, mais céleste. Praise the Lord. Hallelujah. Came in the press behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his cloth, I shall be whole. And straight away the fountain of her blood was dried up. And she felt in her body. You know, here Jesus did not. Here Jesus did not first of all see how holy she was. Jesus hat nicht erst geschaut, wie heilig sie ist. You don't see, you don't. Dass sie nicht sündig, hat das nicht erstmal abgehakt bei ihr, bevor er sie überhaupt angeschaut hat. Et dans cette histoire, you did not read well or study well. No, you don't have enough. There's nothing like that yet. She don't believe. Dass du nicht genug gelernt hast und nicht genug gelesen hast, nichts davon, sondern es ging einfach um ihren Glauben. Et dans cette histoire de cette femme, on peut voir que avant que le Saint-Esprit la change, on ne peut pas voir ici que le Saint-Esprit a dit « Ok, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. » Non, c'était seulement la foi qui a causé le changement en elle. Et c'est ça pourquoi c'est aujourd'hui, le Saint-Esprit ne va pas nous il ne va pas dire que bon, tu n'as pas étudié comme il fallait ou bien tu n'as pas commis de bonnes œuvres. C'est ça pourquoi je ne peux pas t'échanger. Non, c'est seulement à travers ta foi qu'il peut travailler avec toi. Something happened because this woman believed. Etwas ist passiert, weil diese Frau geglaubt hat. Quelque chose s'est passé parce que cette femme a cru. She believed what she heard. Sie hat geglaubt, was sie gehört hat. Elle a cru ce qu'elle a entendu. Amen. Amen. It means it was not about her at all. Das heißt, es ging eigentlich um sie. It was about what she heard. Es ging um das, was sie gehört hat. Ça signifie que pour elle, il ne s'agissait pas d'elle-même, mais de la chose qu'elle a entendue. And Jesus immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in depressed, and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude struggling thee, and said, Thou who touched me? And he looked round about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, your faith hath made thee whole. Your faith, this Thank woman's God. Faith, became this woman's faith. Christ became Christus wurde zu ihrem Glauben. Le Christ est devenu la foi de cette femme. I don't know if you are getting it. Amen. Amen. She was not depending on the exhibit. Sie hat sich jetzt auf das Beweisstück verlassen. Elle dépendait maintenant sur l'évidence. She was not depending on the evidence. Sie hat sich auf dieses Beweisstück verlassen, auf den Beweis. Et elle a mis sa confiance sur cette preuve. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord wants us to use what we have. Der Herr will, dass wir das nutzen, was wir haben. Et l'Éternel veut qu'on utilise ce que nous avons. What we have is Christ Jesus. Was wir haben ist Christus Jesus. Et la chose que nous avons, c'est le Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Luke 17. Lukas 17. Luke 17. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to use Christ Jesus. It's the only thing you have. Lern Christus Jesus zu benutzen. Er ist der Einzige. Er ist das Einzige, was du hast. Apprends d'étudier Jésus Christ parce qu'il est la seule personne que tu as. From verse 6. Verse 6. And the Lord said, If you have faith as a grain of mustard seed, you may say unto this sycamore tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you, and it should obey you. That tree will obey you. Dieser Baum wird euch gehorchen. Cet arbre va t'obéir. Are you getting it? Mm-hmm. Because you are no longer natural. Ihr seid nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich. Parce que tu n'es plus naturel, mais surnaturel. Amen. Then in verse 7, we said, But which of you, having a servant, plowing or feeding cattle, we say unto him, by and by, when he is come from the field, go and sit down to meat. Verse 8. And we not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and guide thyself, and serve me till I have eaten and drunken. And afterward thou shalt eat and drink. that he thanked the servant because he did the things that were commanded him? I trow not. So likewise you, when you shall have done all these things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Use what you have. Nutze, was du hast. Utilise ce que tu as. Amen. Praise the Lord. I hope you understand it, please. Amen. Sir, a servant, you know, when somebody comes from work, you are going to use what you have. And a servant is at home waiting for you. You will not tell that servant, go and sleep. Amen. And that servant is who you are going to send message. That is going to be there for you to do whatever. He says, use what you have. Wir sollen das nutzen, was wir haben, ne? Wenn wir einen Knecht haben. Beispielsweise, und wir von der Arbeit nach Hause kommen, wenn wir nicht zu dem Knecht sagen, ah, du hast auch schon einen langen Tag hinter dir, wirklich schön geschlafen. Nein, du wirst sagen, der Knecht soll das tun, wofür er bezahlt wird, wofür er entlohnt wird, nämlich dir dienen, ne? Das Essen vorbereiten, den Tisch abräumen, und dann kann er von mir aus Feierabend machen, aber nicht vorher. Weil wir das sozusagen nutzen, diesen Diener nutzen, den wir haben, sollen wir auch das haben, nutzen, was wir haben, nämlich Christus. Et dans verset 7, on peut voir comment cette parabole nous dit qu'on doit toujours utiliser ce que nous avons. La même chose, par exemple, si on vient du travail, nous avons faim et nous avons aussi un serviteur. On ne va pas laisser cet serviteur se mettre au lit. Non, on va envoyer cet serviteur de nous faire de nous préparer quelque chose pour qu'on puisse manger. Et c'est la même chose même avec le Christ. On doit utiliser ce que nous avons et que nous avons le Christ. Stop looking for something else to use. Hört auf, irgendwas anderes zu nutzen. Et arrête d'utiliser quelque chose d'autre. Are you getting it? Amen. Use what you have. Nutze, was du hast. Utilise ce que tu as. Amen. Stop doing it yourself. Send a servant. Hör auf, es selber zu tun. Schicke diesen Knecht. Arrête de le faire toi-même. Envoie ce serviteur. Remember, I said the greatest of you should be a servant. Der größte von euch soll ein Knecht sein. Rappelle-toi, le plus grand de vous doit être un serviteur. He who called himself our servant. Er selbst nennt uns sogar seinen Knecht. Et le Christ, il s'appelle un serviteur. Il se nomme notre serviteur. Praise the Lord. Amen. Amen. Then our testimony. Unser Zeugnis. Notre témoignage. Amen. Please remember our testimony. Erinnere dich an unser Zeugnis. Rappelle-toi de notre témoignage. We don't give what is of the flesh. Wir geben nicht das, was vom Fleisch ist, sondern was vom Geist ist. Et on donne pas de témoignage selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Let's go to Luke 11. Lukas 11. Amen. Luke 11. Luke 11. We are so used to this place. Amen. Wir sind so gewöhnt an diese Stelle. Und der Herr will aber, dass wir das wirklich verstehen. Wir sind vraiment habitués de la chair, mais le Christ veut qu'on comprend. Oui, le roi, monsieur. Amen. An diese Stelle. Wir sind habitués à ce passage. Nous sommes vraiment habitués à ce passage, mais Dieu veut qu'on le comprenne vraiment correctement. Praise the Lord. Luke 10, please. Lukas 10. Verse 17. Lukas 10, 17. Here we always help you to remember our testimony. Das wird immer dafür sorgen, dass wir uns an unser Zeugnis erinnern. Dies war nous aider à se rappeler de notre témoignage. Amen. Here we always help you never to compare yourself to others. Das hilft dir, dich nicht niemals mit anderen Leuten zu vergleichen. Et ce passage va t'aider de jamais te comparer avec les autres. Amen. Here we always help you never to desire what they desire. Dir niemals das zu wünschen, was sie sich wünschen. Et ça va t'aider aussi de jamais désirer des choses que le monde désire. Amen. Here we always help you that your joy, Es wird dir helfen, dafür zu sorgen, dass deine Freude unantastbar ist. Et ce passage va t'aider à comprendre que ta joie est intouchable. It will always help you that your victory is permanent. Es wird dir helfen, damit dein Erfolg beständig bleibt. Et ça va t'aider pour comprendre que ta joie est permanente. It will always help you to know that whatever you see cannot control you. Das, was auch immer wir sehen, uns nicht kontrolliert, denn wir haben den Sieg schon. Denn unsere Namen sind schon im Himmel geschrieben. Et ça va t'aider à comprendre que la chose que tu cherches peut jamais te contrôler parce que tu as déjà tout ce que tu as besoin parce que ton nom est écrit aux cieux. Amen. Mm. Praise the Lord. Yeah. And the servant returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. Amen. Mm. We are giving testimony. Sie haben Zeugnis gegeben. Amen. People have testimony today. Leute haben Zeugnisse heute. Amen. Yours is what the five senses can never see. Oh, es ist das, was die fünf Sinne nicht sehen können. Amen. It takes Christ to see your testimony. Es braucht Christus, um dein Zeugnis zu sehen. Et tu as besoin du Christ pour voir ton témoignage. Amen. Amen. Understand this testimony very well. Verstehe das Zeugnis bitte. It will never make you to hide yourself. Es wird dafür sorgen, dass du dich niemals versteckst oder schämen musst. Et tu dois comprendre que ton témoignage parce que ça t'aide de jamais d'être d'avoir honte de toi-même ou bien de te cacher. Amen. Mm. We know what is going on everywhere in the natural world today. Wir wissen, was los ist in der natürlichen Welt heutzutage. Et nous sommes conscients de ce qui se passe au monde. How people can count their blessings and name them one by one. Wie Menschen ihren Segen aufzählen. Their degree, their husband, their wife. Their money, their account, their everything. You know, they can count everything. Ihre Kinder, ihre Abschlüsse, ihre Ehe, ihr Haus, ihre Karriere, ihr Urlaub, ihre Schwangerschaft. All das können sie aufzählen. Oui, les gens de ce monde peuvent compter leur témoignage. Par exemple, qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont de l'argent, ou bien qu'ils sont même enceintes. Are you getting it? The same testimony that this, you know, the disciple brought. We are so happy. Das gleiche Zeugnis, was sie gebracht haben. Et c'est presque comparable avec le témoignage que les disciples ont donné ici dans verset 17. Amen. Jesus, you know, Jesus, we just look at them and say, oh, they are so young. Und Jesus schaut sie einfach an und sagt, sie sind noch so jung im Glauben. Sie verstehen gar nicht, was los ist. Et Jésus les a regardés et pensait, ah, vous êtes toujours jeunes. Et oui, jeunes. You know, they hear that, oh, okay, you are now, you now have fun, now have somebody you want to marry. When is the marriage? Next month, next week. You know, you see how they are everything. They are, you through that you even know how young people are. Especially even when they are so-called God's children. Amen. Or when they hear any news that somebody is pregnant. Or somebody is about to marry. You know, that you can see what gives the joy is so evil before Christ. Das, was ihnen Freude gibt, ist so bösartig vor Christus. Sie haben Freude über ein Kind, Freude über eine Karriere, Freude über Fleischisches. Und das ist das, was ihre Freude ausmacht. And they keep on expecting the flesh. Und sie erwarten das Fleisch. Und du musst savoir que, les enfants de Dieu se réjouissent toujours de la chair. Ils sont heureux quand ils se marient ou bien ils sont contents quand ils sont enceintes. Et ça montre toujours qu'ils sont toujours jeunes dans la foi. Et c'est vraiment mauvais aux yeux de Dieu. Et puis, ils attendent toujours les choses naturelles et charnelles. Amen. Mm-hmm. Your testimony here, you know, five senses can see it. Ihr Zeugnis, die fünf Sinne können es sehen, können es hören. You can even smell it. Du kannst es riechen. You can see everything. Are you getting it? The testimony that they gave you. Das Zeugnis, was sie ihr gaben. So also is the testimony that religious people want today. So ist auch das Zeugnis, was religiöse Leute möchten. Et on peut voir que le témoignage naturel est toujours basé sur les cinq sens, tu peux le voir, le sentir, l'attendre, et c'est toujours comparable avec les témoignages des gens religieux. Amen. Vers 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. You know, Jesus here, he just pitied the disciples. Jesus hat die Jünger mitleidet. It was after the disciples. Mm. Because what gave them joy was it's just like nothing. Mm. Er war hier noch nicht mal hinter dem Satan her, sondern hinter den Jüngern sozusagen, weil er Mitleid mit ihnen hatte, dass das, was ihnen Freude bringt, so fleischig ist. Mm. Et dans verset 18, on peut voir comment Jésus-Christ avait pitié avec ses disciples. Il n'était pas derrière le diable, mais il était derrière ses disciples, parce qu'il pouvait voir que ses disciples étaient toujours charnel, il se réjouissait toujours des choses naturelles. We should be careful. Wir sollten vorsichtig sein, joy should not be our joy. Dass ihre Freude nicht unsere Freude ist. Und wir faire attention que leur joie ne devienne pas notre joie. We should be careful. When we sell, our joy is full. When we don't sell, you know, we should be very careful. Mm. Our testimony should be. Unser Zeugnis sollte sein, dass wir zu Christus Jesus gehören, nicht dass wir beispielsweise Dinge verkauft haben und nicht verkauft haben, oder dass wir bestanden haben und nicht bestanden haben. Et on doit faire attention que notre joie n'est pas que leur joie ne devienne pas notre joie, que notre joie n'est pas j'ai passé ou bien j'ai échoué ou bien j'ai fait beaucoup d'argent ou bien j'ai perdu toute l'argent. Non. On doit être notre témoignage doit être basé sur Jésus-Christ. That's what they will give. Das ist das, was sie geben werden. Was mit dir? Oui, le monde donne des témoignages charnels, mais quel témoignage tu vas donner? Will you give like them? Wirst du so wie geben wie sie? Tu vas donner un témoignage comme le monde. I found somebody tomorrow. Ich habe jemanden gefunden, den ich heirate. J'ai trouvé quelqu'un que je peux marier. We now have a date for that marriage. Wir haben jetzt einen Hochzeitstag festgelegt. Nous avons une date pour se marier. Oh, I'm pregnant. Oder ich bin schwanger. Mais je suis enceinte. Et mais so months old. Und so in diesem jenen Monat. Amen. Eh bien, je suis dans la troisième mois. Oh, I passed my exam. Oder ich habe meine Prüfung bestanden. Eh bien, j'ai passé mes examens. Amen. Mm. Is that the victory? Ist das der Erfolg? Mais est-ce que ça, c'est la victoire? Amen. Mm. Oh, we bought a house. Is that the victory? Oder dass wir ein Haus gekauft haben. Ist das der Erfolg? Ou bien nous avons acheté une maison, c'est ça la victoire, non? He already said everything belongs to us. Er hat schon gesagt, dass uns alles gehört. Nous a dit que tout appartient à nous. He told Joshua, he said, wherever your footstep belongs to you. Er hat zu Joshua gesagt, wo auch immer du mit deinen Füßen hintrittst, dieser Ort gehört dir. Et il a dit même à Josué que n'importe où tu places tes pieds, cet endroit t'appartient. Amen. No, Joshua 1. Amen. Mm. You go there and read it. Please go and read it, please. That will be your homework. Amen. Mm. Joshua 1. Joshua 1. That will be the whole of Joshua 1. To help you. Amen. Es wird euch helfen. Mm. And the Bible says we are greater than them. Und die Bibel sagt, wir sind größer als die Sie. Et la Bible nous dit que nous sommes même plus grands que les gens de l'Ancien Testament. Amen. Then you will know how to have victory. Da wirst du erkennen, wie wir Sieg haben. Là, tu vas comprendre comment avoir la victoire. Amen. That you are not fighting to have victory. Wir kämpfen nicht darum, Erfolg zu haben, sondern wir kämpfen, um zu glauben, dass wir den Erfolg schon haben. Et tu dois comprendre que tu ne te bats pas pour avoir la victoire, mais tu te bats pour croire que tu as déjà la victoire. Praise the Lord. Verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the powers of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen. Who can see that? Wer kann das sehen? No one. Niemand kann das sehen. Et qui peut voir que ton nom est écrit aux cieux? Personne. Amen. Amen. They want to see. With their natural, you know, with all their five senses. Die wollen mit ihren fünf Sinnen sehen. They rejoice with you. Erst dann freuen sie sich mit dir. Et l'homme veut toujours voir avec leurs cinq sens avant qu'il se réjouisse avec toi. Amen. Please always remember here. Erinnert euch immer an diese Stelle. Amen. Are you getting it? Mm. Remember here. Here is very Stelle. Important to you. Das muss uns sehr wichtig help sein. You to keep on moving. Uns helfen, weiterzugehen. That nothing can affect your joy, your dass nichts deine Freude, dein Frieden angreifen kann. Et tu dois vraiment être raciné sur dans verset 20 et ça va t'aider que pour que rien ou bien personne peut influencer ta joie. Verse 18, it's not Jesus talks about Satan. He said, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. You know, because of their testimony, the Lord could see, he could smell Satan everywhere. The lies of Satan. Wegen ihrem Zeugnis konnte der Herr die Lügen des Satans überall riechen. On peut voir comment Jésus pouvait sentir le diable partout à cause de leur témoignage. Amen. He could see that, you know, his lies are everywhere. Dass seine Lügen überall sind. Il pouvait voir que ses mensonges sont partout. How is even affecting the disciples? So wie es auch what die they call victory, Jünger it's not the true victory. Eingenommen hat und dass sie auf einmal das, was nicht der wahrhaftige Sieg, als den wahrhaftigen Sieg anerkennen. Et Jésus-Christ pouvait voir comment les mensonges du diable commençaient même à affecter à ses propres disciples. They are not seeing the true victory, they are seeing fake. Sie sehen nicht den wahrhaftigen Sieg, aber das die Fälschung und freuen sich über die Fälschung. Sie freuen sich über die Fälschung und nicht über den wahrhaftigen Sieg in Christus Jesus. Et lui, les disciples, ils se sont réjouis des choses falsifiées et pas des choses véritables. Are you getting it? Praise the Lord. Please meditate on here everywhere. Sind bitte darüber nach. Und erinnert euch bitte ständig daran. Et tu dois apprendre de te concentrer, de méditer sur ce passage, puis te rappeler aussi de ce passage. That is your father is enough. Dass er dein Vater ist, dass das reicht. Et que ton père, c'est suffisant. Are you getting it? That you have him is enough. Dass wir ihn haben, das reicht. It's more than everything. Et que le Christ est ton père, c'est suffisant parce qu'il est plus, grand que tout. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. So please, we stop here then. Now testimony time, please. So that on Sunday we go to back to our message. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.